ist immer erlaubt. Aber derjenige, der Khall aus Alkohol gewonnen hat, hat eine Sünde begangen. Warum? Wenn du Alkohol hast, musst du das vergießen. Du darfst es nicht behalten. Beweis: Abu Talha, Ridwanullah alayhi. Das war Abu Dawud und At-Tirmidhi, ein Hadith. Abu Talha, ich habe vorhin gesagt, Anas, nein, das ist Abu Talha. Der kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der hat ihm gesagt, ich habe noch Alkohol für weise Kinder. Die sind weise Kinder, weisen. Und ich habe für sie Alkohol bei mir. Was soll ich damit machen? Soll ich das Khall machen? Der Prophet hat gesagt, nein, vergife es. Du darfst kein Alkohol behalten. Deshalb, barakallahu fikum, Essig ist Essig und Essig ist erlaubt. Aber das Problem ist hier, dass man Alkohol hat. Und ein Muslim darf kein Alkohol haben. Deshalb habe ich auch voriges Mal erzählt und habe gesagt, es gibt manche Gelehrten, die sagen, wenn das von Muslim ist, dann darf man nicht. Aber wenn das zum Beispiel von Nicht-Muslim ist, dann darf man kaufen dieses Essig, weil dieses so machen die Muslime. Aber die anderen, die löschen das Alkohol und dann machen sie aus Alkohol, gewinnen sie aus Alkohol Essig. Und ich zweifle wirklich an Verstand von manchen. Weil manche behauptet haben, dass ich gesagt hätte, ja, und da muss ich das erklären, nicht, dass man Barakallahu fikum das im Raum schweben lässt, dass ich behaupte, dass ich gesagt hätte, und ich sage hätte, dass man Alkohol verkaufen darf oder sowas. A'udhu billah. Ich meine, welche Person wird sowas glauben und man kennt, was ich sage. Aber ich denke, Barakallahu fikum, alaikum salam, das hängt davon ab, mit der Frage vom Bruder, was er gestellt hat. Er hat gesagt, da hat man nicht verstanden voriges Mal, du hättest gesagt, als du Alkohol oder Berauschendes erklärt hast. Barakallahu fikum, Berauschendes ist, was den Kopf, den Verstand eines Menschen ändert. Und jede Sache, die dein Kopf ändert, wie Hasch, Drogen, Alkohol, alles ist Berauschendes und alles ist verboten. Und wenn viel davon zu Berauschen, zu Betrunkenheit führt, dann ist wenig auch Haram. Aber wenn wir ein Getränk haben, und das ist kein Alkohol mehr, das ist nicht Berauschendes. Und nicht das mit etwas anderem und dann ist das kein Alkohol mehr. Das ist kein Problem. Wenn man sagt, es gibt kein Problem, sagen wir, nee, subhanallah, das ist kein Khamar mehr. Khamar, die Definition von Khamar ist etwas, weil manche das nicht verstehen. Zum Beispiel, man tut Ethanol angenommen. Ethanol mit einem anderen Substanz. Und dann bekommt man eine total andere chemische Zusammensetzung. Das ist nicht mehr Khamar. Wenn du 1000 Fass davon trinkst, dann wirst du nicht betrunken. Heißt das Khamar? Nein. Und aber manche, subhanallah, entweder machen sie das absichtlich, dass sie nicht verstehen wollen, oder manche wirklich, ich meine, da braucht man nicht nur 10 Mal zu wiederholen, sondern man braucht 50, 60, 70 Mal zu wiederholen. Und es gibt manche auch, wenn du 2000 Mal wiederholst, der will dir etwas in die Schuhe schieben. Der will dir etwas in die Schuhe schieben. Ich habe dem Bruder ein Beispiel gegeben, und zwar, Beispiel, Barakallahu fikum, ist, ein Sheikh hat gesagt, ihr werdet, ein Hadith, das war ein Hadith vom Propheten, und der Sheikh sagt das, ja. Er sagt, ihr werdet Juden und Christen so nachmachen, wenn sie auch in einem Loch von einer Eidachse, wenn sie in ein Loch gehen, dann geht ihr auch. Al-Bukhari, Achrajahu im Arabischen, das heißt Achrajahu al-Bukhari, Al-Bukhari hat das rausgebracht. Dann hat einer gesagt, die Eidachse wurde von Al-Bukhari rausgebracht. نجي آية أكثر بس بجدك حديث أخرجه البخاري ونجي آية أكثر بفات كيف ما جديد نيش فشتين وقصة جميلة حكانا يلا بدنا نصلي تأخرنا عليك قصة جميلة حكانا أحد المشايخ كان هون عندنا بالمسجد قال في شيخ كان عم يخطب في واحد بيكره الشيخ فالشيخ مسكين يوم الجمعة عم يخطب هو بيكرهه إن شاء الله يقول قل هو الله واحد يقول شفتوا شو قال يوم بالخطبة وفي عميم اختار قل والله واحد هو خلاص حاطط على الزلمة حاطط على هالمسكين المهم الشيخ وقف على المنبر وصار يحكي وكذا وهاي قال والحديث أخرجه الشيخان هذا قام له قال له تقول الشيطان ولك الحديث أخرجه الشيخان أنت تقول الشيطان هو قال الشيخان المسكين هذا فهم الشيطان فمرة أحد المشايخ قال له واحد قال له قبل ما تيجي أنت قبل ما تنظف أذانك نظف قلبك قال له نظف أذانك نظف قلبك نسأل الله السلامة بس أنا كشيشت شاف ما القصبوه شيطان شيخان بس السير إيه ليش يا نوعين بوكتاب وانت شي شيخان بدوت البخاري ومسلم عين إيمان إسكاب إيمان دي عين إيمان مش مات وانت إيمان هات أنا ريجل بحالتن وانت إيقال بس دي إيمان ذاك دي شو دي إيمان ذاك قل هو الله واحد دي ذاك لزون كيقاف هات يقول هو بس يقذاك هات يذاك قل هو الله واحد سبحان الله هات يفلش قذاك يجب بدأت الإيقال بس دي إيمان ذاك دي ذاك لزون استاكيك قاف ينفل دي إيمان ضاعف من بر وانت هات قذاك دي هات عن حديث سنبا شبيل قذاك أنقنوا من يا دس حديث ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات فبوتن دس من فلايش فون فون فون ايزل فون هاوس ايزل است ديزل حديث ورد فون الشيخان برشتت ديز بيرزون ستاند اوف ان جمعة بعدين ذاك فرشت الله ده حديث دو ذاك ده فون شيطان برشتت ده فون شيخان برشتت ده امام بيجي ذاك شيخان اما دي بيرزون بل ايه دقيقن است دن ايقال بس دي ذا امام ذاك Das ist bei ihnen, das kommt nicht an. Und das ist leider, wir haben auch solche Leute. Deshalb habe ich etwas von einem Sheikh, wallahi, gelernt. Der hat das sehr schön gesagt. Er hat jemandem gesagt einmal, er hat ihm gesagt, bevor du deine Ohren sauber machst, dass du richtig hörst, mach dein Herz sauber. Dann wirst du auch verstehen, was du hörst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. صلى الله مع النبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا wenn die brüder schwestern im internet speziell jetzt fragen haben dann sollen diese fragen an die admin auch allgemeine fragen dann sollen diese admin fragen inshallah an die admin بارك الله فيكم schicken ich meine der unterricht ist jetzt zu ende سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت هي عند موشي aber dann mache ich weiter nur inshallah im internet طيب ich remove ich gebe allen rot Nein, was habe ich gemacht? Gif? Nein. Okay. Nein, Abu Mu'min, nein. Bitte nicht bouncy. Nicht bouncen. Nicht wegschmeißen, nicht treten. Sondern gib ihm nur, barakallahu fik, roten Punkt. نوع انبندن جزاك الله خيرا وانت بغدا جنسة نعمل فون solchen Leuten كان privat message Entschuldigung und vielleicht hört diese Person etwas vielleicht Allah سبحانه وتعالى leitet ihn recht möge Allah سبحانه وتعالى diese Leute recht leiten ich bin mir 100% sicher 100% dass die meisten von diesen Leuten keine Ahnung haben Also sie wissen nicht, was los ist. Und sie sind Papagei. Das sind wie Papageien, barakallahu fikum. Deshalb nur roten Punkt genug. Roten Punkt und da schreibt man eine Warnung im Zimmer. Bitte von dieser Person kein Privatmessage nehmen. Message nehmen. Das genug, barakallahu fikum. Mehr wollen wir nicht. Und unser Raum ist Unterrichtsraum. Auf jeden Fall. Abu Mu'min, halt du Mikrofon? Oder Ibn Abdullah Turki oder Esser. Wer hat von euch Mikrofon, dass er die Fragen Barakallahu Fikum liest? Ich hab keins, okay. Die anderen? Die anderen? Okay. Dann entweder du oder Abu Mu'min. Ich will, wo ist Abu Mu'min? Seit langem hat er die Frage nicht gestellt. Abu Mu'min. Ja, Abu Mu'min. Okay, hast du kein Mikrofon? Hast du Mikrofon? Okay, dann. Dann liest Abu Mu'min heute die Fragen, inshallah. Wenn das klappt bei ihm. Bitte schön, fang mal an. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kann man mich hören? Dann bitte an 1. Alhamdulillah. Taib, dann fange ich mal an mit den Fragen, die ich habe. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wie verhält es sich jetzt mit alkoholfreiem Bier? Es wird jetzt erst richtiger Alkohol gebraut, dann wird Alkohol wieder entzogen. Manchmal bleibt eine kleine Restsumme von Alkohol drin, manchmal aber auch gar nichts. Ist dies generell halal zu trinken und herzustellen? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barakallahu fikum. Die Sache ist so mit alkoholfreiem Bier. Es gibt, barakallahu fikum, zwei Arten, wie man alkoholfreies Bier gewinnen kann. Und zwar eine Art ist, wie schon gesagt wird, das bedeutet, es wird erstmal Alkohol gemacht und dann, barakallahu fikum, wird Alkohol entzogen und da bleibt manchmal Rest Alkohol drin. Und das ist mit Sicherheit Alkohol und man darf sowas nicht trinken. Man darf sowas nicht trinken. Die andere Art, das ist unser Problem. Und zwar, man macht keinen Alkohol, sondern, barakallahu fikum, das wird sofort zugemacht als Getränk, Malzgetränk. Und das ist alkoholfrei, sagen sie. Aber normalerweise, das ist nicht alkoholfrei. Es gibt Alkohol drin. Aber das Problem ist hier, die Frage ist, pass auf, haben wir, barakallahu fikum, richtig etwas Islamisches mit Wissen reden? Und nicht nur, ja, halal, haram, erlaubt, nicht erlaubt. Ja? Nicht nur, dass wir sagen, barakallahu fikum, halal, haram, erlaubt und so weiter. Die Sache ist, jazakumullah khairan. Macht dieses Bier eine Person, die kein Alkohol normalerweise trinkt, wenn eine Person zum Beispiel 5, 6 Liter davon trinkt, wird diese Person betrunken, ändert das bei ihm was im Verstand? Wenn man sagt ja, dann ist das mit Sicherheit Alkohol und man darf es nicht trinken, auch kein Schluck. Wenn man sagt nein, das macht nicht betrunken. Und das müssen natürlich Experten in diesem Zusammenhang, barakallahu fikum, entscheiden. Nicht jede Person für sich selber. Es gibt auch manche Leute heute, die zwei, drei Bier trinken und du sagst, ja, bei mir passiert nichts. Ja, weil diese Person jeden Tag früh nüchtern nimmt er ein, wie heißen die, Jäger und Feldjäger und ich weiß nicht, wie diese kleine Dinger, Schnaps oder ich weiß nicht, Alhamdulillah, ich kenne diese Sachen nicht. Aber, barakallahu fikum, das sind andere. Deshalb allgemein, ich rate davon ab. Wallahu ta'ala ala wa ala. Bitte schön. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ist es richtig, wenn man Fajr verschlafen hat und es dann später, ein, zwei Stunden später betet, man es leise beten soll? Ist es richtig, wenn man Fajr verschlafen hat und man es später betet, es leise beten sollte? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ich möchte ein bisschen, barakallahu fikum, Geduld haben. Mit mir heute ein bisschen. Bismillah. Okay. Und zwar, wenn man verschlafen hat, dann betet man, nachdem man Barakallahu fikum wach geworden ist, das gleiche, wie man normalerweise betet. Das heißt, du machst Adhan, du betest zwei Rak'a Sunnah, dann machst du Iqama und betest du Frühgebet ganz normal. Das bedeutet laut und alles, als du neu betest. Aber die Sache, dass man sagt, nein, leise, wo ist der Beweis? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das Hadith mit Bilal, als sie verschlafen haben, er hat nicht zum Beispiel, es gibt nicht, dass man gesagt hat, ja, der hat leise gebetet. Der hat ganz normal gebetet. Und die Reihenfolge auch, übrigens. Erstmal die Sunna, die zwei Raka'a, dann Pflichtgebet. Und deshalb machst du auch das Gleiche. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bitte. Noch analog zu der Frage, ist es von der Sunna oder beziehungsweise erwünscht, zu Hause selber den Adhan vor jedem Gebet zu verrichten? Ist es von der Sunna oder erwünscht, vor jedem Pflichtgebet zu Hause selber den Adhan zu machen? الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم أذان haben die Gelehrten unterschiedliche Aussagen getroffen. Manche sagen, Adhan ist beliebt. Manche sagen, Adhan ist Pflicht, aber für die Gruppe, für die Gemeinschaft, aber für eine Person nicht. Und manche sagen, Adhan ist Pflicht für jedes Gebet. Und es gibt dafür klaren Beleg. Mit dem Sahabi, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gefragt hat, ich bin in der Wüste. Und wenn ich beten will, was soll ich machen? Der hat ihm gesagt, du machst Adhan. Du machst Adhan. In der Wüste allein. Du machst Adhan. Und wenn jeder Stein oder Mensch dich hört, dann wird er für dich am letzten Tag bezeugen. Deshalb, barakallahu fikum, wenn man zu Hause, normalerweise betet man in Jama'a, aber wenn man allein auch betet, dann muss man Adhan machen. Für Frauen ist beliebt, dass sie auch Adhan machen, und es gibt dafür Belege, barakallahu fikum, und es gibt eine Regel, wenn wir ein Urteil, Pflichturteil haben mit Beweis, dann kann nur ein Beweis diese Pflicht aufheben. Und wo ist der Beweis? Dass Adhan-Verpflichtung aufgehoben wird bei der Einzelperson. Obwohl auch wir einen klaren Beweis haben. Mit dem anderen Hadith, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wenn man verschläft und das Urteilgebet nicht gebetet hat, kann man es dann noch nachholen? Wenn ja, wie holt man es nach? Wenn man verschlafen hat und das Witr-Gebet nicht gebetet hat, kann man es danach nochmal nachholen? Wenn ja, wie holt man es nach? Barakallahu fikum, wenn man Witr-Gebet verschlafen hat, dann holt man nach Sonnenuntergang, nach Sonnenaufgang. Nach Sonnen Aufgang, aber holt man das nicht mehr ungerade Zahl nach, sondern gerade. Das bedeutet normalerweise, betest du Witr zwei Raka, drei. Dann holst du nach das mit vier Raka. Betest du zum Beispiel betest du normalerweise zum Beispiel Witr eine Raka. Dann betest du das nach am Tag zwei Raka. Das ist ungerade Zahl, machst du zu gerade Zahl. Wallahu ta'ala ala ala. Es gibt ein Beleg, Hadith Aisha radhiallahu anha, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer Witr verschlafen hat, dann betet man 12 Raka. Da meint man damit, barakallahu fikum, normalerweise betet man maximal 11 Raka Witr. Und wenn man verschlafen hat, dann betet man am Tag 12 Raka. Und das heißt, dein Gebet als Regel, wie viel du betest, betest du auch. والله تعالى أعلى وأعلم. بتشرب. Nächste Frage. Hat ein Sahabi oder ein Tabi'i oder ein großer Gelehrter je unseren Propheten a.s. nach seinem Ableben, also nach seinem Tod, jemals im Wachtum gesehen? Oder kann man unseren Propheten a.s. nur im Traum sehen? Also ist es möglich, ihn auch so zu sehen, ist die Frage, oder kann man ihn nur im Traum sehen? Ob ihn ein Sahabi mal gesehen hat danach? الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم است استوربن ومن كان ايه نوع ان تخاون زين aber im wach sein kann sie den Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم nicht mehr. Und diese sophistische Überlieferungen, dass man den Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم im wach sein gesehen hat, Bilal hätte ihn gesehen im wach sein, oder ein anderer Sahabi, ihr müsst aufpassen vor solchen Barakallahu fikum Überlieferungen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist gestorben und man kann ihn nur im Traum sehen, aber dass man sagt, ich sehe den Propheten im Wachsein, seid sicher, liebe Brüder, liebe Schwester, diese Person ist ein großer Lügner. Diese Person ist ein großer Lügner. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Bitte schön. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Die nächste Frage. Ich möchte gern wissen, ob man als erstes mit den Knien auf den Boden geht oder mit den Händen. Kann man zwischen den ersten und der zweiten Niederwerfung irgendeine Dua sagen? Gibt es eine bestimmte Dua? Und wie genau bewegt man den Finger beim Tahiyyat? Also nochmal, geht man zuerst mit den Knien oder mit den Händen auf den Boden? Kann man zwischen der ersten und zweiten Niederwerfung eine Dua sagen? Gibt es da eine? Und wie genau bewegt man den Finger beim Tahiyyat? رب العالمين. إن شاء الله habe ich richtig verstanden. Die erste Frage war, wenn man sich niederwerfen will, dann geht man erstmal auf den Boden mit Händen oder mit Knien. Es gibt zwei Aussagen von dem Gelehrten und es gibt eine gute, schöne Aussage von einem Gelehrten, der wollte die zwei Aussagen verbinden. Sozusagen kombinieren. Barakallahu fikum. Eine Aussage von Gelehrten ist, man geht erstmal mit den Händen, dann mit den Knien, dann mit dem Kopf. Das wird mit den Stirn und Nase. Und das ist Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala ala alam, mit dem Hadith zu vereinbaren. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat gesagt, und du, Hadith Wa'il ibn Hajar, und du deine Hände auf dem Boden vor deinen Knien. Und es gibt auch eine andere Überlieferung, man sagt, in dieser Überlieferung besagt, und er hat seine Hände vor seinen Knien auf dem Boden getan. Das Problem ist, mit einer Barakallahu fikum Überlieferung, und zwar der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn einer von euch sich niederwerfen will, dann darf er so nicht sitzen wie ein Kamel. Und hier kommt das Problem, die sagen, die andere Aussage, die sagen erstmal mit Knien. Die sagen, wenn du erstmal mit den Händen gehst, dann machst du wie ein Kamel. Aber Barakallahu fikum, das stimmt nicht. Warum? Weil der Kamel, seine Knien sind in den Händen und seine Hände sind in den Knien. Das ist nicht wie wir, umgekehrt. Auf jeden Fall eine schöne Aussage von Sheikh Ibn Uthaymin ist, inshallah, beide Haltungen, die sind nicht wie Kamel sitzen. Erstens. Und zweitens, es gibt, und zweitens, Barakallahu fikum, es gibt hier ja, solche Personen kannst du natürlich wegschmeißen. Aber andere, die was sagen, Wahhabiten und so weiter, nur roten Punkt. Barakallahu fikum. Auf jeden Fall. Barakallahu fikum, die Sheikh Ibn Uthaymin sagt, in einem so kleinen Heftchen gesagt, إلى متى هذا الاختلاف? Bis wann diese unterschiedliche oder diese Verschiedenheit zwischen Muslimen? Er sagt, inshallah, beide Haltungen, die sind nicht wie Kamel sitzen. Deshalb, Barakallahu fikum, es gibt diese Aussage und diese Aussage. Es gibt eine Aussage von einem Gelehrten, der sagte, man tut rechte Hand und linken, rechte Hand und linken Knie und dann linke Hand und rechte Knie. Und da hat man so nicht wie Kamel gemacht und da hat man die Hände gemacht und auch Knie gemacht und da hat man alles verbunden. Aber das ist schwer. Deshalb Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala ala wa alam, die richtige Aussage ist, dass man erstmal die Hände tut, dann die Knie und wenn man Barakallahu fikum aufsteht, dann stützt man sich auf die Hände, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns erklärt hat, und dann steht man auf. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, was sagt man zwischen den beiden Sujud? Wenn du sitzt, du sagst, Rabbi gfirli, oder Allahumma gfirli warhamni wa'afini. Es gibt eine Reihe von Bittgebet. Aber du kannst nur Rabbi gfirli sagen, wenn du willst, dreimal, kein Problem. Wie bewegt man die Finger beim Tashahud? Barakallahu fikum. Beim Tashahud, man braucht nicht unbedingt Finger zu bewegen. Da soll man nur mit Finger zeigen. Das ist die Sunna. Dass man mit Zeigefinger zeigt, dass man streckt. Und wenn man sagt, ich bewege, dann bewegt das man schnell, Barakallahu fikum, sozusagen 5 mm nach oben, 5 mm nach unten. So bewegt man. Und nicht Barakallahu fikum voll nach unten, voll nach oben. Und nicht rechts und links. Und nicht kreisförmig, wie manche das falsch verstanden haben. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Bitte schön. Die nächste Frage. Ich kenne einige Schwestern, die Niqab tragen, aber sich jedoch die Augen schminken. Mit Mascara und Kajal. Ist davon abzuraten oder nicht? Also ich kenne einige Schwestern, die Niqab tragen, sich aber dennoch die Augen schminken. Ist davon abzuraten oder nicht? Abu Mu'min, du hast ein Problem mit deinem Mikrofon. Es gibt Wackelkontakt bei dir. Und deshalb versuch mal nochmal zu sprechen, Barakallahu fik. Versuch nochmal zu sprechen. Bitte. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Die Frage war, also eine Person kennt Schwestern, die Niqab tragen, aber ihre Augen schminken. Und sie fragt, ob das okay ist. Sie tragen Niqab, aber schminken sich dennoch die Augen. Ist das okay? Einige Schwestern tragen Niqab, aber schminken ihre Augen. Unter Niqab, das bedeutet, Niqab bedeckt ihre Augen, ist kein Problem. Es ist kein Problem. Aber wenn sie natürlich ihre Augen Kuchel benutzen, es gibt natürlich Ichtilaf bezüglich Kuchel, aber besser ist, Barakallahu fikum, wenn die Frau Niqab auch trägt, dass sie ihre Augen nicht schminkt, weil das Fitna sein kann. Ja, lieber nicht. Lieber nicht, Barakallahu. Wenn die Augen zu sehen sind, dann lieber nicht. Weil das eine Fitna sein wird. Wallahu ta'ala ala wa. Bitte schön. Wenn ich anfange zu beten, habe ich immer das Gefühl, ich habe einen Teil vom Wudu vergessen. Meistens ist es das Ausspülen oder Gurgeln des Mundes. Da ich weiß, es ist nicht, da ich nicht weiß, was ich machen soll, mit dem Gebet aufhören oder mein Wudu wiederholen. Oder ich höre nicht auf meine Gefühle. Vielleicht ist es der Shaitan. Wie soll ich mich am besten verhalten? Wenn das nur Zweifel ist bei dir im Gebet, wenn das nur Zweifel ist, dann machst du dein Gebet weiter und das ist Waswase von Shaitan. Das ist eine Flüsterung von Shaitan. Wenn dir solche Sachen im Gebet passieren, dann bitte sag A'udhu billahi minash shaitanir rajim und spuck ohne Speichel dreimal auf der linken Seite während des Gebetes. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Dann geht der Shaitan weg. Das ist Einflüsterung. Ignoriere diese Einflüsterung. Und mach dein Gebet weiter. Bitte schön. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ich habe eine Frage zum Isha-Gebet. Ich habe einen Hadith gehört, dass Jibril alayhi salam, als er den Propheten sallallahu alaihi wasallam das Gebet beigebracht hat, in der Zeit des Maghrib kam und mit ihm das Maghrib-Gebet verrichtete und in derselben Zeit nochmal kam und mit ihm das Isha-Gebet verrichtete. Ist das richtig? Denn der Bruder meinte, man könnte gleich nach dem Maghrib-Gebet auch Isha beten. Ist diese Aussage richtig? Allah! Barakallahu fikum, das Hadith ist so, der Jibril a.s. kam zu unserem Propheten immer am Anfang der Zeit und am Ende der Zeit. Und bei Maghrib war die Zeit so nah, die beiden Zeiten, Anfang und Ende waren so nah aneinander. Deshalb hat er gesagt, wir kamen in derselben Zeit. Aber das heißt nicht, dass du Isha in der Zeit von Maghrib beten kannst? Nein. Jedes Gebet hat seine Zeit. Und deshalb musst du das Gebet in der Zeit verrichten. Außer natürlich, dass du krank bist, dass du eine Entschuldigung hast, dass du zwei Gebete zusammenschiebst. Und man muss die Allgemeinheit der Hadithe nehmen und nicht nur ein Hadith und vergisst man die andere Hadithe. Wallahu ta'ala ala wa ala. Bitte schön. Sind Energiegetränke wie Red Bull oder andere Getränke, die so Aufputschmittel haben, sind diese erlaubt oder nicht? Getränke, so Energiegetränke wie Red Bull, sind die erlaubt oder nicht? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wenn diese Getränke, Barakallahu fikum, nicht zur Betrunkenheit führen, wenn diese Getränke nicht zur Betrunkenheit führen und die sind nur für Energie gedacht, dann ist es kein Problem, inshallah. Aber wenn sie eine Wirkung wie Alkohol oder Hasch oder sowas haben, dann barakallahu fikum, ist es nicht in Ordnung. Allah ta'ala. Aber ich denke nicht, dass sie so sind. Das sind nur Energie. Und es gibt viele Getränke, die Energie haben, die muntern eine Person. Es ist kein Problem, weil das nicht wie Droge ist oder das ist wie barakallahu fikum, Hasch oder Alkohol oder sowas. Wallahu a'lam. Ich würde gern wissen, ob diese Getränke eventuell auch Makruh sind. Also nicht Haram, sondern Assalamualaikum, kann man mich noch hören? Warte. Assalamualaikum. So, die nächste Frage. Ich habe gehört, wenn man sich eine Glatze rasiert, soll das nicht erlaubt sein, außer in der Hadschzeit. Wenn man sich eine Vollglatze rasiert, soll es nicht erlaubt sein, außer in der Zeit vom Hajj. Ist das richtig? Alhamdulillah. Die Frage war, ob man Glatze machen darf. Auch nicht nur in Hajj, sondern auch außerhalb von Hajj. Barakallahu fikum. Es gibt nur eine Sache. Es gab ein Zeichen von Khawarij. Es gab Zeit von Khawarij, das war Zeichen für sie, dass sie Glatzen gemacht haben. Und ihre Schnurrbärte haben sie auch abrasiert. Das bedeutet, Glatze abrasieren, Glatze machen und die Schnurrbärte abrasieren. Das war so ein Zeichen von ihnen. Und deshalb haben Salaf davon gesprochen, dass man sowas nicht macht. Aber heute, wenn man Glatze macht zum Beispiel, wird das in diese Richtung geschoben? Nein. Gibt es. Die Frage ist auch, gibt es ein Hadith oder eine Aussage vom Propheten, der sagt, man darf keine Glatze machen? Mir ist nicht bekannt, dass der Prophet sowas gesagt hat. Nur, wie ich euch gesagt habe, barakallahu fikum, dass dies ein Zeichen für bestimmte Gruppe war. Und deshalb haben unser Salaf, radhiyallahu anhum, das natürlich gesagt, wer sowas macht, das ist wie Khawarij. Aber ob ein Beweis klar ist dafür, kenne ich nicht. Und mir ist nicht bekannt, wallahu ta'ala ala wa alam, dass eine Glatze zu machen verboten ist. Wallahu alam. Bitte schön. Ich bin rekonvertierter Muslim und meine Eltern sind keine Muslime. Ist es mir erlaubt, ihre Teller und Reste von Essen abzuräumen und ihre leeren Bierflaschen zu entsorgen, oder nicht? Die Sache, Barakallahu fikum, mit Beseitigung von Najasa und Beseitigung von Haram. Man kann natürlich Haram und Najasa beseitigen, aber du unterstützt hier indirekt, dass sie weiter Haram machen, dass sie weiter Alkohol trinken, dass sie weiter zum Beispiel diese Teller für Schwein und sowas essen. Wenn Schwein drin ist und wenn Alkohol dabei ist, dann empfehle ich dir, dass du das nicht machst. Wenn du natürlich sagen kannst, ich bin Moslem, aber es gibt das Problem bei manchen Jugendlichen, zum Beispiel 15- und 16-jährige Mädchen oder jugendliche Brüder, die können nicht ihren Eltern erstmal sagen, wir sind Moslem geworden. Und wir sind gezwungen, mit zu Hause zu machen. Und deshalb sagt der Vater oder die Mutter, du sollst das tragen. Der kann ihm nicht sagen, ich darf es nicht. Das ist das Problem. Aber wenn du sagen kannst, ich bin Moslem, dann sagst du bitte, wenn in diesem Teller zum Beispiel Fleisch ist, was nicht geschlachtet ist oder was Haram ist und so weiter, dann ist es unbeliebt, dass man das trägt oder beseitigt, jetzt die Reste wegmacht. Wenn Alkohol dabei ist, dann darfst du das sowieso nicht tragen. Dann sagst du, ich kann das nicht. Sowieso, du darfst nicht an einem Tisch sitzen, an dem Alkohol, barakallahu fikum, oder auf diesem Tisch gibt es Alkohol. Wallahu a'lam. Bitte schön. So, Salam alaikum. Eine Frage nach einer Aya, ich hoffe, ich lese sie richtig. Hier steht, ist Wafi Asma'i Ruskakum wa ma tu'adun eine Aya oder nicht? Kann der Sheikh das vielleicht verstehen? Wenn ja, zu welcher Sura gehört das? Wafi Asma'i Ruskakum wa ma tu'adun. الحمد لله رب العالمين وفي السماء رزقكم وما توعدون. بس بارك الله فيكم من سورة الذاريات. بس من سورة الذاريات. Ich denke die Aya والله تعالى أعلم. Die Aya 57 سورة الذاريات. Das ist die Sura 51. Das ist die Sura 51. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بس ده استئنام ما أريد لحظة Sura 22, die Aya 22. Die Aya 22. Surat al-Dhariyat, Sura 51, Aya 22. Ja, barakallah. Ja, das ist. Was ist der Ma'i Rizqukum und Matu'ad? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Man kann sich ein bisschen erinnern. Bitte schön. Alhamdulillah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen. Ein Bruder hat in einem Vortrag gehört, dass die Muslime, die sagen, dass sie an Allah glauben, aber nicht beten und nicht fasten und die Ibadah an Allah nicht verrichten, in die Hölle kommen, aber nach einiger Zeit wieder ins Paradies eingehen werden. Ist diese Annahme oder diese Aussage richtig? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Barakallahu fikum. Die Sache mit den Leuten, die nicht beten und nicht fasten, das ist eine große Diskussion zwischen den Islamgelehrten. Und zwar ist derjenige, der nicht betet, absichtlich und nicht fastet absichtlich und Allah nicht richtig anbetet, das bedeutet, der macht auch Zakat, gibt er nicht. Aber der sagt, diese Person sagt, ich bin Moslem. Der hat zum Beispiel, der spendet manchmal für eine Moschee, der schickt seine Schüler, seine Kinder, Entschuldigung, in Koranschule. Der sagt, Alhamdulillah, wenn man ihm sagt, bist du Muslim, der sagt, ja. Ja, es gibt große Diskussionen zwischen den Gelehrten, ob diese Person noch Muslim ist oder nicht, der nicht betet. Und es gibt verschiedene Aussagen, mit Sicherheit, barakallahu fikum. Wir können das nicht anders machen, außer, dass wir sagen, es gibt verschiedene Aussagen. Aber wie wird man diese Person beurteilen? Das braucht ein Richter. Das braucht einen gelehrten Richter. Und der gibt ein Urteil über diese Person, ob diese Person noch Muslim ist oder nicht. Dazu, barakallahu fikum, die Sache ist, bei den Gelehrten, die sagen, diese Person ist kein Muslim mehr, dann ist mit Sicherheit, diese Person wird in die Hölle ewig bleiben. Aber bei den Leuten, die sagen, ja, diese Person ist noch Muslim und wenn er so stirbt, dann sagen sie, der ist tahtel Mashi'a. Es gibt dafür auch natürlich ein Hadith. Es gibt ein Hadith, insha Allah azzabahu, insha Allah farah. Also wenn Allah subhanahu wa ta'ala will, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn bestrafen. Und wenn Allah will, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn oder ihn verzeihen. Und das ist bezüglich Gebet. Fünf Gebete hat Allah subhanahu wa ta'ala den Dienern zur Pflicht gelegt. Wer die verrichtet, dann wird er Licht bekommen am letzten Tag. Und Allah subhanahu wa ta'ala verspricht ihm, dass diese Person ins Paradies kommt. Wer aber die fünf Gebete nicht verrichtet hat, dann hat er kein Licht am letzten Tag und dann hat er kein Versprechen, dass er ins Paradies kommt. Wenn Allah will, wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn ins Paradies bringen. Und wenn Allah will, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn in die Hölle bringen. Oder besser gesagt, wenn Allah will, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn bestrafen. Und wenn Allah will, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn verzeihen. Das bedeutet Tahit al-Mashiach. Und diese Aussage, was der Bruder gefragt hat, das ist eine Aussage von einem von den Gelehrten, die meinen, derjenige, der betet, der nicht betet, aus Faulheit natürlich, pass auf, ja, aus Faulheit. Nicht, dass einer sagt, ja, es gibt kein Gebet im Islam oder der macht sich lustig über das Gebet und so weiter. Diese, die sagen, der ist noch Muslim, die meinen, wenn er bestraft wird, dann wird er in die Hölle für einige Zeit kommen, dann wird diese Person später rauskommen. Aber wer entscheidet, wer ins Paradies und die Hölle kommt, da entscheidet Allah. Unsere Aufgabe ist, dass wir Gutes tun und dass wir die Leute zum Islam rufen und dass wir die Leute zum Gebet rufen und zumuten, Barakallahu fikum, dass die Leute Gutes tun. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle ins Paradies bringen. Keiner hat Garantie. Keiner Allah hat Garantie. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen. Dieses Mitgebet ist wichtig. Und es gibt ein sehr schönes Mitgebet. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat das am meisten gesagt. Und zwar, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Das ist O ändere der Herzen, befestige mein Herz auf deine Religion. Wallah, das ist sehr wichtig. Wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, immer bitten, dass er uns befestigt. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen. Und für Befestigung, Barakallahu fikum, auf dem richtigen Weg. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigt, dann gibt es auch bestimmte, Barakallahu fikum, Mittel, die man braucht. Und ein Mittel davon ist, dass man richtig betet. Und dass man die Gebetsseite richtig, Barakallahu fikum, praktiziert. Die Gebete richtig praktiziert in der Zeit, dass man Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, dass man die Wahrheit sagt, dass man nach Wissen sucht, dass man gut tut, dass man, wenn man auch eine Sünde begangen hat, dass man Allah um Verzeihung bittet und schnell Reue zeigt. Das ist die Sache, was ich hier sagen kann. Und auch eine Sache, die unser Iman befestigt ist, dass wir dass die Brüder mit Brüdern kommen und die Schwestern mit Schwestern kommen und dass sie zusammenkommen. Darf ihr Barakallahu fikum auch vielleicht nutze ich diese Angelegenheit und gebe ich bekannt. Ab morgen haben wir, Barakallahu fikum, ein Seminar in Erfurt. Ab morgen haben wir Seminar in Erfurt. Das wird Freitag, Samstag, Sonntag und Montag, Barakallahu fikum, sein. Montag ist Feiertag. Deshalb könnte man auch das planen. Und das ist für Brüder und Schwestern und ich hoffe, dass wir uns dort sehen. Abu Jamal ist dabei, ich bin dabei, andere Brüder sind dabei. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle befestigen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die richtige Entscheidung eingibt. Bitte schön. So, Assalamu alaikum wa rahmatullah. So, jetzt habe ich zwei Fragen. Ich versuche aus zwei Fragen einer zu machen. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Und zwar, wenn ich nicht zur Ganzwaschung für das Freitagsgebet komme, weil ich krank bin oder es verschoben habe und es nicht mehr schaffe, ist es schlimm, wenn ich keine Ganzwaschung habe? Zum Beispiel auch, wenn es kalt ist und ich mich damit nicht erkälte. Ja, nee, ohne Russel zum Juma zu gehen, ist das schlimm? Und analog dazu, wenn jemand schläft und während des Schlafens in der Nacht Junub wird, ist es dann Pflicht für ihn, Russel zu machen, weil es ja in der Nacht passiert ist und er nichts dafür kann. Ich hoffe, du hast das verstanden, Leute. Die erste habe ich verstanden, aber die zweite nicht, Abu Mu'min. Die erste habe ich verstanden, aber die zweite habe ich nicht verstanden. Auf jeden Fall. Wenn man krank ist, oder wenn man wirklich, wenn das so kalt ist und man kann sich nicht waschen, dann braucht man auch sich nicht zu waschen, Barakallahu fikum, dann Wudu genug in diesem Zusammenhang. Das bedeutet, die Waschung ist Pflicht, aber wenn man kann, aber wenn man nicht kann, dann Alhamdulillah Rabbil Alamin, unsere Religion ist die Religion, Barakallahu fikum, der Erleichterung. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erleichtert, wenn wir krank sind, wenn wir nicht in der Lage sind, wenn wir zum Beispiel Notwendigkeit was haben, dann brauchen wir hier keine Waschung zu machen. Das war die erste Frage, die ich verstanden habe. Die zweite habe ich nicht verstanden. Und bei dir rauscht sehr viel. Bitte. Die zweite Frage war, wenn man in der Nacht, also ich weiß nicht, feuchten Traum hat, oder wie man das nennt, und dann morgens wach wird, muss man dann Russel machen oder nicht? Weil das ist unbeabsichtigt, sagt sie in der Frage. Muss man dann Russel machen oder braucht man dann nicht? Weil es ja nicht mit Absicht war. Natürlich muss man Russel machen, Barakallahu fikum. Wer feuchten Traum gehabt hat, natürlich muss Russel machen, ob das Mann oder Frau ist, die müssen Russel machen. Wenn man sagt, unabsichtlich auch. Trotzdem, ja, das ist eine Sache, die passierte, du hast einen Samenguss und dann musst du hier dich waschen. Barakallahu fik. Dann musst du dich waschen. Bitte schön. Ich habe in dem englischen Buch An-Nihaya von Ibn Kathir gelesen, im Kapitel zum Dajjal, dass wenn er eine Person, einen Gelehrten oder einen Erwachsenen zerschneiden wird und ihn wieder zum Leben erwecken wird, Ibn Ishaq dort sagt, dass das Khidr sein soll. Wie stark ist diese Aussage oder woher nimmt oder hat Ibn Ishaq diese Aussage genommen? Hast du was darüber gelesen? Nochmal. Oder habe ich die Frage vielleicht verstanden? Ich frage dir und dann kannst du mir sagen. Bezüglich Khadr, Al-Khadr, ob er Prophet ist oder nicht, oder bezüglich Khadr, ob er lebt oder gestorben ist, das war das? Eins oder zwei? Al-Khadr, drei. Nicht eins, nicht zwei. Okay, bitteschön. In der englischen Fassung von An-Nihaya von Ibn Kathir steht in dem Kapitel beim Dajjal, in einem Hadith, zu dem Hadith steht eine Erklärung, dass dort steht, die Person, die vom Dajjal getötet wird und wieder zum Leben erweckt wird, ist nach Meinung oder Ansicht von Ibn Ishaq Al-Khidr. Und das ist die Frage, wie stark diese Aussage ist oder woher die Aussage von Ibn Ishaq kommt, dass das Al-Khidr ist. Ich habe das natürlich gelesen, aber jetzt, woher hat Ibn Ishaq diese Aussage? Es gibt natürlich kein Hadith dafür oder keine Aussage von einem Sahabi. Das könnte sein, dass dies jetzt ein Ijtihad von, dass eine Aussage von ihm ist, aber jetzt, dass man direkt oder eine schwache Überlieferung könnte sein, aber allgemein, Barakallahu fikum, Man soll die Sache prüfen, damit man etwas sagt, was eben Ishaq gesagt hat. Und ich habe das nicht geprüft eigentlich. Wallahu ta'ala ala wa ala. So, ich habe die letzten fünf Fragen, die wir jetzt haben. Und zwar, Assalamu alaikum. Eine Schwester hat sich scheiden lassen von ihrem Mann und hat einen kleinen Sohn. Was ist islamisch korrekt? Erstens, muss sie, wenn sie einen anderen Mann heiratet, ihren Sohn an den Vater abgeben? Zweitens, im Falle dessen könnte sie für ihren Sohn nicht aufkommen oder ihr zweiter Mann ist nicht gut zu ihm. Stimmt es dann, dass das Kind erst zur Großmutter gehen muss oder zu ihrer Schwester oder einer anderen verwandten Person mütterlicherseits, aber nicht väterlicherseits? Und der Vater des Sohnes erst an siebter Stelle das Sorgerecht des Kindes bekommt. Ist das richtig, falls du das verstanden hast? Barakallahu fikum, Sorgerecht für ein Kind ist natürlich ein kompliziertes Thema, auch in Fiqh. Ist ein kompliziertes Thema, auch in Fiqh, Barakallahu fikum, Sorgerecht für ein Kind. Und das ist auch kompliziertes Thema hier in Deutschland. Das ist nicht auch einfach hier, auch in Deutschland. Auf jeden Fall, wenn die Frau heiratet einen anderen Mann, wenn sie geschieden wird, dann natürlich ist ihr erster Mann, hat das Recht, die Kinder zu verlangen. Warum? Weil er der Vater ist und er will seine Kinder erziehen. Das ist allgemein. Das ist allgemein. Aber wenn die Schwester kommt und sagt, aber schaut mal diesen Vater, der ist Alkoholiker. Oder der wird den Kindern zum Beispiel, der schlägt jeden Tag ein Kind und der liefert ihn zum Krankenhaus. Ist diese Person noch sorgerecht fähig? Und hier, barakallahu fikum, das soll man verhandeln. Es gab in der jüngsten Zeit von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ein Muslim hat eine Judin geheiratet. Und dann hatten sie ein Problem gehabt. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Kind geholt und er hat die Juden auf der Seite und der Muslim auf der anderen Seite. Und er hat das Kind, die Wahl, ich meine, das Kind durfte hier wählen, zu wem das Kind will. Dann wollte das Kind in Richtung von der Mutter gehen. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, möge Allah ihn recht leiten. Dieses Kind, möge Allah dieses Kind recht leiten. Dann hat das Kind gewechselt und ist zum Vater gegangen. Das ist auch noch eine Möglichkeit, dass das Kind wählt, wenn das Kind wirklich fähig ist zu wählen. Eine andere Möglichkeit ist, barakallahu fikum, wenn die Mutter und der Vater nicht fähig sind, das Kind zu erziehen, dann wird dieses Kind an eine Familie oder Angehörige von der Familie, der in erster Grad steht zu den beiden. Und die Tante ist wie eine Mutter. Aber das sind natürlich rechtliche Dinge, da muss man genau die Lage haben und da kann man natürlich hier verhandeln. Aber in solchen Themen sage ich, barakallahu fikum, wenn es zur Scheidung kommt, das ist an sich selber schlimm, dass es zur Scheidung gekommen ist, da sollten die beiden mindestens Allah fürchten in ihre Kinder. Und dass sie das Beste für diese Kinder machen. Und wenn das Beste ist für das Kind, bei Mutter zu bleiben, das geht um Wohlstand des Kindes. Wenn Wohlstand des Kindes ist bei der Mutter besser, dann soll der Vater wirklich Allah fürchten und das Kind dort lassen. Und später, wenn zum Beispiel heute in den sozusagen muslimischen Ländern die Scharia-Gerichte, es gibt in muslimischen Ländern zwei Arten von Gerichten. Außer manche jetzt, zum Beispiel in Saudi-Arabien, ist nur Scharia-Gerichte. Es gibt keine anderen Gerichte. Aber zum Beispiel in anderen Ländern, es gibt zwei Teile. Scharia-Gericht und sozusagen dieses Allgemeingesetzgericht. Und bei Scharia-Gerichte, die machen das so, die sagen, wenn das Kind 9 Jahre, wenn das Mädchen 9 geworden ist und der Junge 11 oder umgekehrt, denke ich. Ich weiß jetzt nicht genau, bei Jungen 9 oder bei Mädchen 9 und 11, dann hat der Vater das Recht, sie zu bekommen. Die bleiben bis 9 Jahre bei der Mutter und bis 11 und dann bekommt der Vater die Kinder. Natürlich, diese Sache ist zu prüfen und da kann man entscheiden. Aber jetzt diese zum Beispiel bei 7. Grad und an der 7. Stelle kommt der Vater, Barakallahu fikum, der Vater ist 1. Grad und nicht 7. Grad. Das heißt, in einer Familie der Vater ist in 1. Grad, weil er der Vater ist. Das kann man nicht sagen, erstmal Großmutter und Tante und dann der Vater. Wallahu a'lam. Bitteschön. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ich habe eine Frage bezüglich gestern. Sie haben erklärt, dass es ein Anzeichen von Sihr, also Zauberei, ist, darunter, also einer von mehreren, dass man Albträume hat und meistens von einem Hund verfolgt wird oder gebissen wird. Muss man solche Träume mehrmals haben oder ist schon einmal so ein Traum ein Anzeichen für Sihr? Mehrmal in einer Art Albtraum. Mehrmal und in einer Art Albtraum. Es gibt manche, die wenn sie zum Beispiel zweimal am, einmal am Tag schlafen und in der Nacht, da sehen sie die zweimal diese Sache. Oder die sehen Gesichter oder die sehen Leute, die zu ihnen kommen und die machen ihnen Angst. Aber das sind Barakallahu fikum Symptome. Das heißt nicht, wenn man unbedingt diese Symptome hat, dann heißt das automatisch, man ist von Seher betroffen oder vom bösen Blick. Nein, Barakallah. Das ist nicht der Fall. Bitte schön. Ist es erlaubt, zu Fahrschulen zu gehen, um den Führerschein zu erwerben, obwohl dort Männer und Frauen zusammen sind, was ja eigentlich der Scharia, in der Scharia verboten ist? Es gibt eine Möglichkeit, dass du selber zu Hause lernst und du brauchst nicht unbedingt den Unterricht zu besuchen. Du kannst auch Material kaufen und du kannst dann selber zu Hause lernen und dann am Ende machst du die Prüfung. Am Ende machst du die Prüfung, ohne dass du auch die Fahrschule besucht hast. Wenn diese Möglichkeit vorliegt, dann Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sonst ist Führerschein, Barakallahu Fikum, keine Notwendigkeit in der Religion, dass man das sagt. Aber wenn man sagt, ja, ich meine, man braucht das, das stimmt. Heutzutage ist Auto so wichtig geworden, Subhanallah. Ich meine, das ist eine Sache, die nicht notwendig geworden ist, aber die ist unbedingt gebraucht von den Menschen, dass sie vielleicht Autos haben. Und bestimmt, Barakallahu fikum, wenn man auch eine Familie hat und die Frau ist bedeckt, ich meine, das ist oder eine Bedeckte oder eine Frau, die voll jetzt sich bedeckt, auch das Gesicht bedeckt und alles. Ich meine, wenn sie jetzt mit Straßenbahn oder mit U-Bahn fährt, das ist so belastend für sie. Und das muss man zugeben. Deshalb in diesem Zusammenhang sage, ja, das stimmt. Wir brauchen Autos, aber da soll man, Barakallahu fikum, kein Haram dafür machen. Und da soll man, ich meine, wenn du nicht hundertprozentig etwas machen kannst, dann mach das 98%, 97%, 90%, 80%. Und immerhin, wenn du näher am Ziel bist, ist besser, als dass man, Barakallahu fikum, das Ziel ganz verfehlt. Saddidu wa qaribu, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saddidu, das bedeutet genau, macht ihr das, wa qaribu, wenn ihr das nicht genau machen könnt, dann versucht ihr am nächsten zum Richtigen zu machen. Deshalb empfehle ich in diesem Zusammenhang, alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Und es gibt viele Fahrschulen, wenn du dahin gehst, du sagst, okay, ich kaufe die Bücher, aber ich brauche nicht den Unterricht mitzumachen. Und es gibt heutzutage auch diese Video Videos, da kann man diese Videos kaufen und da kann man die sehen und das sind Fahrschule. Wenn man Fragen hat, da lernt man und da sagt man zum Beispiel dem Fahrlehrer, ich habe das nicht verstanden, ich nicht verstanden und nicht verstanden. Ich denke, so geht auch. Wallahu a'lam. Bitte schön. Die nächste Frage. Ich habe Besuch und mein Onkel will nicht mit mir beten. Er sagt, ich bete wie ein Araber und provoziert mich des Öfteren. Und er will nicht hinter mir beten. Und ich muss immer, wenn ich beten will, fragen, ob er mitbeten will, weil er ungern mit mir betet. Wie soll ich mich ihm gegenüber verhalten? Dein Onkel will mit dir nicht beten, wenn du beten willst. Okay, dann bete allein. Der braucht nicht zu beten mit dir. Wenn er dich provoziert, dann lass dich nicht provozieren. Wallahu a'lam. Bitte schön. Dann noch eine Frage, das ist die vorletzte, glaube ich, zu vorhin. Kann jeder Mensch den Propheten a.s. sehen im Traum oder nur bestimmte? Also ist es jedem Menschen möglich, den Propheten zu sehen im Traum? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Eigentlich, Barakallahu Fikum, das ist eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist, weil die Gelehrten auch, Barakallahu Fikum, geteilter Meinungen sind diesbezüglich. Und ich sage hier Meinung. Warum? Weil wir keine Aussage jetzt haben, dass nur die Guten den Propheten im Traum sehen können. Aber normalerweise, dass jemand im Traum den Propheten sieht, das ist für die Leute, die normalerweise gut sind und so weiter. Aber passiert, dass manche Leute, die zum Beispiel Sünden begehen und sowas, der Prophet gesehen haben? Ja, das passierte. Deshalb, das ist, ich kann jetzt nicht sagen, nur die oder nur die. Wenn ich sage, nur die, dann sagt man, wo ist der Beweis? Ich habe keinen Beweis. Wenn man sagt, alle, wo ist der Beweis? Ja, der Beweis ist, es gibt manche Leute, die Sünden auch begangen haben oder den Propheten gesehen haben im Traum. Zum Beispiel jemand hat mir erzählt, der hat gesagt, ich habe Sünden begangen und ich war schlecht und sowas. Und eine Nacht wollte ich schlafen, ich habe geschlafen, dann kam jemand zu mir mit Bart und der hat den Propheten genau wirklich beschrieben, wie der Prophet ist. Und er hat mir gesagt, diese Person hat mir gesagt, der Prophet hat mir im Traum gesagt, fürchte Allah, fürchte Allah. Und das war alles. Ja, diese Person hat sein Leben, subhanallah, geändert. Das wird, er hat alles verlassen und so weiter. Und er hat Gutes gemacht. Ich meine, deshalb, barakallahu fikum, ist die Sache so, Allahu a'lam, ich meine, ich kann mir keine Aussage hier erlauben. Und die Aussagen von Gelehrten auch, die sind so unterschiedlich, oder die Meinungen in diesem Zusammenhang. Manche sagen nur die Guten, andere sagen, jeder kann das sehen. Aber natürlich, wir tendieren in dem Bereich, dass derjenige, der den Propheten im Traum sieht, der soll den Propheten richtig beschreiben können. Zweitens, barakallahu fikum, jeder Traum hat eine Bedeutung, das wird andeuten von Träumen. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Wallahu a'lam. Bitte schön. So, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wenn ich richtig sehe, ist das die letzte Frage bei mir. Und zwar ist, ganz kurz und knapp, ist Bart tragen ein Muss? Ist das Bart tragen ein Muss oder nicht? Und wenn ich einige Fragen verloren haben sollte, tut es mir leid, möchte mich bei den Geschwistern entschuldigen. Ansonsten ist das Bart tragen ein Muss oder nicht? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns befohlen, als Männer Bärte zu tragen. Das ist Befehlform. Und wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam befiehlt, das ist barakallahu fikum ein Pflicht und ein Muss. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: "Atliqu, a'fu, lässibare wachsen, lässibare Werte wachsen. Und wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das sagt, barakallahu fikum, dann gibt es keine andere Möglichkeit hier in diesem Zusammenhang. Man kann nicht sagen, ja, trotz dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns befohlen hat, da sagen wir, nein, das ist keine Pflicht. Ja, und was ist denn Pflicht? Was ist denn Pflicht? Wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam sagt, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, du musst dein Bart wachsen lassen, dann barakallahu fikum, habe ich kein, wir können nicht anderes sagen außer Pflicht. Wenn man sagt nicht Pflicht, wo ist der Beweis, dass das nicht Pflicht ist? Habt ihr gehört von einem Sahabi, der sein Bart zum Beispiel abrasiert hat? Manche sagen, das ist nur Sunna. Ja, okay, das ist Sunna. Und was ist der Hukum von dieser Sunna? Was ist Hukum von dieser Sunna? Das ist, was ist Urteil in der Religion bezüglich Bad? Bad ist eine Pflicht für die Männer. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Und Abrasieren von Bärten ist mit Sicherheit haram. Und es gibt barakallahu fikum Gelehrten, die gesagt haben, es gibt Konsens, dass Abrasieren vom Bart haram ist, und es gibt Konsens, dass Bart wachsen lassen auch ist Pflicht. Aber die Sache ist, die unterschiedlichen Aussagen sind bezüglich Länge des Bartes. Manche sagen, man soll das wachsen lassen, nur wachsen lassen. Andere sagen, Faust. Länge und nicht kürzer. Allah Ta'ala ala wa a'lam. Bitte schön. Assalamu alaikum. Ich habe noch zwei Fragen gefunden. Und zwar, das Urtelgebet, was man nach dem Sonnenaufgang verrichtet, sind diese laut oder leise zu lesen? Das Urtelgebet nach dem Sonnenaufgang, ist das laut oder leise zu lesen? Wie du willst. Wie du willst. Kannst du leise und kannst du auch laut lesen. Wie du willst. Bitte schön. Jetzt die letzte Frage. Sind die jetzigen Christen Ahlul Kitab oder nicht? Darf ein Muslim dann eine jetzige Christin heiraten oder nicht? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barakallahu fikum. Das hängt davon ab, ob sie wirklich an ihrem Buch glauben, ob sie an Gott überhaupt glauben, ob sie bestätigen, dass sie Christen selber sind. Ich meine, ich hatte einmal eine Christin bei mir in der Moschee. Ein Bruder wollte eine Christin heiraten und die kam zu mir. Ich habe sie gefragt, glauben Sie an Gott? Also sie sagt, ja. Dann sagt, wer ist Ihr Gott? Ich habe gedacht, die wird mir sagen, Jesus, die wird mir sagen, der Vater, die wird mir sagen, zum Beispiel, der Gott ist der Allwissende, oder so. Ich meine, die wird mir was sagen, ja, mindestens. Subhanallah. Ich habe mir gesagt, Gott ist Gott. Da habe ich gesagt, okay, Gott ist Gott, aber was hat er für Eigenschaften, zum Beispiel? Und dann habe ich so als, sozusagen, nur als, jetzt, wie Scherz, ja. Ich habe gesagt, könnte Ihr Gott, habe ich gesagt, ja. Könnte Ihr Gott diese Tür zum Beispiel sein? Da hat sie gesagt, ja, warum nicht? Die Tür könnte mein Gott sein. Ich habe gesagt, die Tür könnte Ihr Gott sein? Sind Sie echt Christ? Deshalb, barakallahu fikum, das hängt davon ab, was diese Leute glauben und was sie sagen, erstens. Aber, wenn wir auch bestätigen, sie wären Christen oder sie wären Juden, sie wären egal jetzt. Ja. Mit Heirat ist nicht so einfach, wie manche denken. Manche denken, okay, sie ist Christin, خلاص, okay, bitteschön, ich heirate sie. Nein, nein, nein. Es gibt andere Bedingungen. Es gibt drei Bedingungen, die im Koran gestellt worden sind. Die erste Bedingung ist, dass sie gläubig ist. Das ist auch an ihrem Buch oder an ihrer Religion. Zweitens, dass sie keinen Freund gehabt hat und keinen Freund hat. Und drittens, dass sie nicht so in einer Art Eheleben, Partnerschaft gelebt hat mit einem anderen. Und dann kommen dazu, dass die Fuqaha in Konsens sind, dass die Christen nicht in ihrem Dar oder in ihrem Land, in ihrer Familie geheiratet wird sollen, wo die Muslime viel sind und nicht so in unserer Lage. Viertens, das kommt dazu auch jetzt, oder fünften, Barakallahu fikum, kannst du hier zum Beispiel bestimmen, wenn diese Frau sagt, ich möchte Weihnachten feiern und ich gehe heute in die Disco, sagt man, nein, nein, nein, nein, nein. Sie wird das niemals machen. Oh, nach einem Jahr, zwei Jahre, drei Jahre macht sie das nicht. Nach 15 Jahren kommt sie und sagt, ich gehe. Sagt sie, nein, das geht nicht, ich akzeptiere es nicht. Sagt, ja, du, ich bin nicht Muslime. Du kannst das über eine Muslime bestimmen, ob sie geht oder nicht. Wenn sie zum Beispiel Alkohol bringt. Haben die, aber Hanifa hat doch gesagt, wenn ein Muslim eine Christin heiratet, dann könnte es passieren auch, dass sie einen Raum zum Beispiel hat im Raum und die hat auch, die macht ihre Gebete und sowas, kein Problem. Ja, aber das ist in einem Land, wo die Muslime am meisten sind. Aber hier, und dazu, barakallahu fikum, auch noch die Problematik, die wir jeden Tag erleben. Ich meine, seien wir, barakallahu fikum, ein bisschen ehrlich. Wir müssen ein bisschen ehrlich werden. Die Sache ist so, nicht dass nur mal, dass das ein Mann nur eine Frau gesehen hat, ja, die gefällt mir, sie ist schön. Und dann fängt diese Person, barakallahu fikum, diese Frau, die beste Frau der Welt zu machen. Und dann am Ende fällt diese Person auf seine Nase. Deshalb, barakallahu fikum, soll man aufpassen, wen man heiratet, und soll man aufpassen, was man macht in diesem Zusammenhang. Allah ta'ala alam. Deshalb sollen wir die beiden Sachen trennen. Wenn auch Christen gibt, und es gibt natürlich Christen, das heißt nicht aber, barakallahu fikum, dass man automatisch von ihnen oder von den Juden heiraten kann. Wenn wir heute von Muslimen, wir müssen aufpassen, wenn man ein Muslimer heirat, ein Muslimer heiraten wird, oder wenn ein Muslimer einen Muslim heiraten will, dann sagen wir, passt auf und ihr müsst die Bedingungen hier betrachten und ihr müsst die Sache prüfen. Und dann was sagen wir zu den anderen, barakallahu fikum? Allah sagt, wala tumsiku bi isamil kawafir, wala tumsiku bi isamil kawafir. Das hält nicht, barakallahu fikum, an Bund, an Ehebund von einer Nicht-Muslimin. Deshalb ist die Sache hier wichtig in diesem Zusammenhang. Allahu alam. Und am Ende, ich denke, das war die letzte Frage, die ich schon mitbekommen habe. Nicht vergessen, barakallahu fikum, ab morgen fängt bei uns dieser Seminar in Erfurt, inshallah, Abend. Und ich hoffe, dass die Brüder und Schwestern zahlreich erscheinen. Und inshallah, heute passierte mit uns etwas, subhanallah, ich will euch nur etwas erzählen, wie die Presse ist. Wie die Presse ist, subhanallah. Man hat indirekt von mir verlangt, dass wir ein Zeichen setzen und dass wir zum Beispiel eine Aktion hier in der Stadt zum Beispiel machen, barakallahu fikum. Und wir haben so mit Kirchen, die kamen zu mir von Bürgerverein hier bei uns und von Kirche, und sie wollen mit uns so einen Tag, die sagen, das Brücken bauen zwischen Muslimen und Christen. Auf jeden Fall, die Sache war so, ich habe gesagt, okay, ich meine, das ist kein Problem für uns, wie würden wir das machen? Da wird man uns einen Vortrag geben über Islam, und dann werden unsere Kinder was vortragen, und dann ihre Kinder was vortragen, und die werden auch natürlich dann essen und trinken und sowas. Und bis hier, dann gehen wir weg, und dann machen sie ihre Arbeit weiter, natürlich, weil wir nicht an einem Platz bleiben, wo Alkohol zum Beispiel gemacht wird oder Musik oder sowas. Auf jeden Fall. Dann habe ich gesagt auch, ja, ist kein Problem. Dann wollten wir, barakallahu fikum, dann haben Priester sich gesammelt, und die haben eine Mannschaft gemacht, und wir haben auch von der Moschee eine Mannschaft gemacht, Fußball. Und wir haben gegen sie gespielt. Ja, wir haben von unserer Moschee Mannschaft gemacht, und die Priester, barakallahu fikum, auch eine Mannschaft. Ist egal jetzt, wer hat gewonnen. Wir haben gesagt, die Sache wird nicht um Gewinnen, sondern um ein Signal, dass die Sache normal ist für uns. Auf jeden Fall, passt auf, passt auf. Dann haben wir mit der Presse gesprochen. Nur, dass das ein Beispiel für euch wird, ja? Barakallahu fikum, wir haben dann mit der Presse gesprochen. Das bedeutet, wir haben den Leuten von der Presse angerufen und die haben angerufen und so weiter. Subhanallah, nur einer von Kirchenzeitung ist gekommen. Und alle anderen, Barakallahu fikum, kamen nicht. Kein Fernseher, kein Radio, keine Zeitung, gar nicht. Die haben das nicht in der Zeitung gebracht. Wisst ihr warum? Weil das ein gutes Bild ist. Jetzt der Imam und die Muslime und die anderen auch, die leben hier und diese Leute haben uns nicht getan. Das wird, diese Leute wirklich haben uns nicht getan. Sondern die sagen uns, ich meine, wir wollen mit euch arbeiten, wenn ihr Hilfe braucht, auch kein Problem. Na, egal jetzt, was sie von Absichten haben. Aber wir kennen unsere Religion, Alhamdulillah. Aber Subhanallah, liebe Brüder und Schwestern, Subhanallah, keiner von der Presse kam, außer von dieser Kirchenzeitung. Und Subhanallah. Aber wir haben gut gespielt übrigens. Ich meine, und dann in der zweiten Hälfte, ich habe Ihnen gesagt, diesen Priestern, ich habe Ihnen gesagt, wenn Sie hören, die Moschee wird heute, die Moschee und die Kirche, die haben ein großes Problem und die werden gegeneinander boxen. Dann wird die Presse kommen. Und dann Presse, dann werden sie alle kommen. Sagen, schaut mal, was passiert hier zwischen Muslimen und so weiter. Aber wenn wir hier sagen, sie haben ihre Religion, wir haben unsere Religion und wir können hier natürlich miteinander normal sein, schaut mal, was mit uns passiert. Subhanallah. Aber das Schönste war am Ende, nein, das keine Traumdeutungen, Barakallahu fikum. Alhamdulillah, ich kann Träume erklären und deuten, aber ich will nicht. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, das Schönste am Ende, als ich mit unseren Brüdern gesprochen habe, ich habe immer gesagt, Bruder und so weiter. Als wir zu Ende kamen, dann kam einer von den Priestern. Der hat mich umarmt. Der hat mir gesagt, Bruder! Ich konnte nicht, ich wusste nicht, was ich machen soll. Der hat mir gesagt, Bruder! Und die haben uns begrüßt. Und dann waren sie begeistert, haben sie gesagt, ja, wir müssen nochmal was machen und so weiter. Und unsere Brüder, ich meine, wir haben die ganze Zeit gelacht, weil wir, ich meine, ich wollte, möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute recht leiten, ey Allah, möge Allah diese Leute recht leiten. Subhanallah, wisst ihr das? Die Brüder, ich hab Brüder, barakallahu fikum, geholt, die sind so, ich wollte Brüder, die ruhig sind, holen. Nicht, dass wir jemanden, barakallahu fikum, aber nicht, dass wir so, ich hab keine Elite-Mannschaft mitgenommen. Das sind nur normale Leute, ja? Nur normale Leute haben wir gespielt und so weiter. Auf jeden Fall, wir haben dann unentschieden gespielt und dann haben wir, nein, der war nicht da. Aber ich habe Schmerzen in meinem Bein. Dann haben wir auch hier 11 Meter geschossen und da war unentschieden. Auch bei 11 Meter. Aber auf jeden Fall, ich meine, Subhanallah, nur diese Sache, dass man als Beispiel nimmt. Als wir jetzt etwas so machen wollten, dass wir sagen, okay, wir haben unsere Religion, diese Leute haben ihre Religion und das ist nicht, da kamen sie gar nicht von der Presse. Aber wenn sie hören, die Leute zum Beispiel reden schlecht übereinander oder diese Leute sind gefährlich oder so weiter, Subhanallah, wie die kommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute recht leiten. Und Subhanallah. Ja, das war eine Sache heute. Deshalb gab es heute diese Verspätung bei uns für Unterricht. Die Unterrichte, jemand hat gefragt, Die gleiche. Das gleiche, was ich gesagt habe. Nee, die waren begeistert. Die haben nicht geglaubt, dass wir ja zum Beispiel normal sind. Glaubt mir, die haben nicht geglaubt, was sie gesehen haben. Die haben gesehen, ich meine, wir sind ganz normal und wie die Brüder mit mir reden und wir machen miteinander Spaß und so weiter. Diese Leute gucken so an. Subhanallah. Auf jeden Fall. Das bedeutet, Barakallahu fikum, auch, wir wollen hier Da'wah machen. Wir wollen, dass die Leute unsere Religion verstehen. Wir wollen, dass die Leute wirklich aufgeklärt werden. Schaut mal, Barakallahu fikum, in dieser Woche zum Beispiel oder in voriger Woche oder in nächster Woche. Zum Beispiel, es kam zu mir eine Schulklasse, die waren 8. Klasse. 25 Schüler. Und ich habe mit ihnen über Religion gesprochen. Alhamdulillah. Am Ende waren sie begeistert und da haben sie gesagt, ja, ich meine, jetzt wenn wir Muslime auf der Straße sehen, dann ist für uns kein Problem. Und das ist, was wir wollen, dass die Leute uns normal hier nehmen, damit wir auch richtig den Islam aufklären können. Gestern kamen so eine Gruppe von so ein Verein, 30, 20 oder sowas, so viele Leute, da haben sie auch über Islam diskutiert. Davor kamen noch eine Gruppe, Barakallahu fikum, dann kamen diese Bürgerverein, dann kamen die Kirchen, dann kamen die Sachen. Subhanallah, das ist unsere Arbeit. Wir wollen, dass die Leute von unserer Religion mehr erfahren. Und dass die Leute wissen, was wir sagen. Ich meine, okay, wir wissen, dass die Presse unser Bild immer schlecht darstellen will. Das ist mit Sicherheit. Aber trotzdem, Alhamdulillah, wir machen weiter. Barakallahu fikum. Wir machen weiter. Und natürlich, die Sache ist so, es gibt immer negativ und positiv. Es gibt immer, die Meinungen sind geteilt. Das bedeutet, es gibt immer, Barakallahu fikum, Fehler, auch wir machen auch Fehler. Aber eine Sache ist wichtig, dass wir zusammenhalten. Und das ist, was uns fehlt, dass die Muslime zusammenhalten. Dass wir Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, dass wir den Gelehrten, die Wissen haben, folgen und dass wir natürlich, Barakallahu fikum, diese folgen, aber mit Beweis aus Koran und Sunna und dass wir, Barakallahu fikum, Nasiha zueinander haben und dass wir zum Beispiel Ratschläge zueinander haben, das ist wichtiger, als uns fertig zu machen, Barakallahu fikum. Und da sieht man, Barakallahu fikum. Ich meine jetzt, sechs Kirchen. Wenn diese Leute mich einladen und ich mache in jeder Kirche einen Vortrag über Islam, wenn ich auch zwei Wörter sage, von einer Seite machen wir Hujja, das bedeutet, wir sagen, wir verkünden unsere Religion. Und von der anderen Seite, Subhanallah, wenn einer von diesen vielen Kirchen, eine einzige Person, zum Beispiel mindestens sage ich jetzt, sein Bild über den Islam ändert. Subhanallah. Wie ist das schön? Wie schön wird das für uns? Es gab Leute, die bei uns hier in der Moschee gearbeitet haben, so Bauarbeiter sind das. Und nachdem sie bei uns gearbeitet haben, einer von ihnen war so auf Geburtstagfeier. Und die haben von Muslimen schlecht gesprochen. Wisst ihr, was die Person gemacht hat? Er stand auf und er hat gesagt, schaut mal, ich sage euch, ich habe mit diesen Leuten gearbeitet. Und ich schwöre, diese Leute sind besser als ihr. Und sie sind ständiger als ihr. Und die sind ehrlicher als ihr. Und ihr dürft über diese Leute nicht schlecht reden. Wisst ihr, was das bedeutet, Barakallahu fikum? Dass wir solche, zum Beispiel, Sympathie von vielen Leuten hier bekommen? Alhamdulillah, Rabbil. Deshalb, ich hoffe, dass wir die Verantwortung, Barakallahu fikum, tragen. Und dass wir verantwortungsvoll werden und dass wir zusammen was für unsere Religion machen, dass wir zusammenhalten, dass wir Allah fürchten und dass wir gut miteinander reden. Wenn du auch zum Beispiel eine andere Meinung von mit deinen Geschwistern hast, dann zeig Geduld und sei derjenige, der Barakallahu fikum Allah subhanahu wa ta'ala der Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillah Rabbil Alamin. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مش vergessen بارك الله فيكم ich hoffe dass wir nach Erfurt kommen heute ist jetzt Freitag geworden auch sowieso und möge Allah سبحانه وتعالى uns gesegneten Tag heute ist sowieso unser Festtag Wochenfesttag Freitag und möge Allah subhanahu wa ta'ala diesen Tag für uns segnet. Und ich hoffe, dass wir uns dann treffen. Ich denke, Barakallahu fikum, kommt rein zum Internet. Und ich weiß nicht, ob wir die Unterrichte von Erfurt über Paltok senden, strahlen werden. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen können, aber wir versuchen es. Wir versuchen es. Das fängt morgen an und der Plan ist auf verschiedenen Seiten. Und dann sehen wir, inshallah. طيب. Inshallah, بإذن الله. طيب. الله يحييك. هنوفر. Nee, die Sache ist nicht wegen Aufnehmen, sondern wir werden live übertragen, die Unterrichte. Ich meine auch in diesem, leider aber für euch, jetzt wenn ihr das über Paltok macht, wenn ihr über Paltok macht, Barakallahu fikum, dann ist die Sache ein bisschen schwer, weil wir viel Praktisches machen werden. Das wird praktisch in diesem Seminar in Erfurt. Und ich hab selber viel, Barakallahu fikum, Werbung für diesen Seminar gemacht, weil das erste ist. Und die Brüder, inshallah, verdienen das, unsere Brüder dort in Erfurt. Ich meine, wenn ich bei ihnen bin, dann sind sie ich meine, die empfangen uns immer herzlich. Und inshallah auch gibt es einen Vortrag, dann am Montag, denke ich, Abend, oder werden wir einen Vortrag für die Nicht-Muslime auch halten. Gibt auch so einen Vortrag vielleicht an der Uni dort, dass wir, weil wir jetzt, Barakallahu fikum, wenn wir Seminare planen, dann gibt es einen Teil Seminar und von der anderen Seite machen wir auch für Nicht-Muslime. Die Meinungen sind geteilt bei den Leuten, aber Alhamdulillah. In ein paar Minuten werden wir, Barakallahu fikum, den Raum zuschließen, nicht direkt. Wer steht hier Arabisch? Wer versteht Arabisch? Hier tippt eine 3. Diejenigen, die Arabisch verstehen, tippen 3. 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe mich Amazigh gesagt. Arabisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nicht Masih. Masih Yaksah. Ich lasse euch etwas auf Arabisch hören. Und dann sagt ihr mir, ob das gut ist oder nicht. Könnt was auf Arabisch hören. Einen Moment. Und dann für die Brüder auf Deutsch, ich lasse auch euch was hören und dann, inshallah, machen wir den Raum zu. Einen Moment. Option, Eigenschaft. Aufnahme. والعلم ميراث النبوة. عنده شيء من الطعام ومعه حديث أو حديثين. همة من همة السلف في طلبهم للعلم. ابن تيمية ألف مؤلفا بين العصر والمغرب. ابن القيم ألف كتابه زاد المعاد السفر. همة محمد ناصر الدين الألباني قرأ كتب المكتبة كلها. همة حتى وجد تلك الورقة. طلب العلم فريضة أيضا عند النساء. نساء الأنصار ولا بد لها أن عائشة رضوان الله عليها عالمة حفصة قرأت القرآن وهي بنت بنتي 10 سنة. همة بنت سعيد بن المسيب تزوج فدخل عليها زوجها ففي الصباح غراب الخروج فاعترض الباب فقال صور من صور علو الهمة في طلب العلم. أبي نصر السجدي امرأة جاءت 1000 دينار مليون يورو وقالت له تزوجني أريد أن أخدمك فقط وأنت تطلب العلم. همة المرأة في طاعة الله وعبادة الله تقوم الليل وتصل. همة عالية ومن طلب الجنة يبتعد عن الحرام شرك يبتعد عن البدعة عن المعاصي ويأتي بالواجبات. ومن طلب الجنة يزيد من النوافل من الطاعات. ومن طلب الجنة من يتبع هؤلاء؟ كمن يتبع اذا يا عباد الله؟ نتبع حزبا او جماعة او نتبع بدعة في كل شيء في العبادة في طاعة الله وفي اداء الطاعات. افلا اكون عبدا شكورا؟ من منا اليوم زار مريضا؟ من منا اليوم اطعم مسكينا؟ من منا اليوم تصدق بصدقة؟ من منا حافظ على صلاة الجماعة؟ من منا غض بصره وحفظ فرجه؟ من منا ادى الطاعة؟ المسلم المؤمن يبحث عن الخير إما أن تتربينا أو أن ترمى في النار. قال لها الغلام ادخل النار فإن على الحق فدخل الدين. علو الهمة رجل دعته امرأة إلى الزنا. إني أخاف الله. همة عالية التوبة. العمل الصالح همة الله همة في طلب الحلال والابتعاد عن الحرام. والهمة ترك الخلافات بين المسلمين همة من أجل مصلحة الدين. والهمة من أجل مصلحة الدعوة. والهمة أنا أكون ساعة يوم الجمعة همة وأعمل مكان همان ساعة مستجمع همة عالية إن شاء الله موعدنا الجنة. علو الهمة نريد أن يدخل الناس الجنة. نريد أن يقول الناس لا إله إلا الله إلا محمد رسول الله. يا أصحاب فلقد فتح الله الباب باب الفردوس وفيه في أنغام الأمل الجذاب باب الفردوس وفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. السنة فلاك تجمتيات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Diese Religion ist Religion der Vollkommenheit, der Gerechtigkeit, der Barmherzigkeit, des Wissens, des Beweisens, der Liebe, der Freiheit, der Ordnung. Der Islam nicht nur für Araber, der Islam passt für alle Leute. Der Islam ist Religion für das Leben. Der Islam ist die Religion Allahs. Jeder kann den Islam annehmen. Es gibt keinen Unterschied zwischen Schwarzen und Roten, Gelben und Weißen, Europäer und Amerikaner, Arabern und Türken, Persern, Afrikaner, Asiaten oder anderen Leute. Alle sind gleich vor Allah subhanahu wa ta'ala. Unsere Aufgabe, dass wir den Islam praktizieren. Unsere Aufgabe, von unserer Religion berichten. Unsere Aufgabe, den Islam lernen. Damit bis zum Islam rufen. Alle Propheten kamen mit dieser Botschaft. Alle Propheten wurden gesandt. damit bis zum Islam rufen. Prophet Muhammad, der letzte Gesandte Allahs ist, musste auch diese Religion live sein, muss die Vollkommenheit haben. Die Frau vor dem Islam, die war als Erbe gehandelt. Sie hat überhaupt keine Rechte. Der Islam, der hat die Frau als Mensch angesehen und nicht als Symbol, dass man nackt ist, wie ein Bild hängt. Der Islam ehrt die Frau, die Mutter, die Schwester, die Tochter, die Ehefrau. Und du musst diese Frau gut behandeln. Der Islam verbindet Herz mit Tat, Normalität mit Religion. Der Islam ist eine Religion Allah. Der Islam, ich kann meine Religion nicht ändern. Das Buch Allah subhanahu wa ta'ala nicht unter dem Rücken tun, weil die Leute das wollen. Wir sind neu geboren. Wir haben nicht gelebt. Jetzt leben wir. Wir waren taub, blind, stumm. Wir können jetzt reden, hören, sehen. Und wir haben den Weg und wir haben die Hoffnung. Und wir beten Allah subhanahu wa ta'ala an. Dass diese Religion nicht so ist, wie man in den Medien darstellen will. Wenn der Muslim Fehler macht, dann redet die ganze Welt von diesem Muslim. Der Islam ist zurückgeblieben, heißt schlecht. Was ist das für Religion? Streng. Aber wenn die Muslime Kinder und Frauen und alte Leute geschlachtet werden, getötet werden, keiner sagt was. Diesen Angriff gegen den Islam und gegen die Imame und gegen die Muslime, das ist Bestätigung für unsere Religion, Bestätigung für unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Haben gegen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam 13 Jahre in Mekka gekämpft, ihn vertrieben. Sie wollten ihn töten, den Islam vernichten. Die Muslime, sie wurden immer angegriffen, getötet, schlecht dargestellt und wir haben immer Geduld gezeigt. Wir müssen als Muslime dieses Bild des Islam ändern. Dass die Muslime hier sind, das ist ein Gabe Allahs für diese Leute. Wir haben Allah, der alles erschaffen hat und alles gegeben hat. Wir haben ihn, wir rufen ihn und wir bitten ihn um Hilfe. Und wir wissen genau, dass diese Hilfe kommt. Wen haben die anderen? Nicht. Sie wollen sich töten, sie wollen Selbstmord begehen. Oh, lass ihn. Ist das tolerant? Jeder macht, was er will. Ist das tolerant? Jeder kann tun, was er tun will. Ist das tolerant? Wir haben Toleranz in unserer Religion. Und Toleranz heißt nicht Chaos. Und dass jeder macht, was er will. Die Muslime sind da und da kann er mit ihnen, mit kompetenten Leuten reden, die ihre Religion nicht für Geld und nicht für Macht und nicht für Positionen verkauft haben. Und die haben das Buch Allah und die Sünde vom Propheten ihren Rücken getan. Nein, Leute, wir praktizieren meine Sünde nicht. Leute. Wir haben unsere Haut, Leute. Wir reden mit unseren Zungen, Leute. Für die zur Hölle rufen, Leute. An die Tore von Jahannam. Wer diesen Leuten folgt, bringen sie ihn in die Hölle. Was soll ich tun, wenn ich diese Zeit erreiche? Wenn die Muslimin keinen Führer haben und keine Gruppe haben. Man braucht in Zeit von Fitna richtiges Wissen mit Beweisen. Einen klaren Weg haben. Den richtigen Weg haben. Und wer den richtigen Weg nicht hat, wird peregrin sein auf dem Weg von unseren Salaf in Aqida, in Praktizierung, in Akhlaq, in Verhalten, in allen Dingen der Religion, dann bist du derjenige, der insha'Allah gewinnen wird. Ein Vortrag von Sheikh Dr. Hassan Dabar über das Thema Vorzüge des Islam.